Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich wurde schon des Öfteren gefragt, wie bringst du deinen Kindern Koran bei? Und hier und jetzt möchte ich euch inshallah ta'ala das Geheimnis verraten. Meine lieben Geschwister, es gibt viele Arten, Koran zu lernen. Und es gibt auch viele Arten, den Kindern Koran beizubringen. Ich habe für mich diese Methode ausgewählt, dass ich in frühen Jahren meinen Kindern schon Koran beibringe. Das heißt, mit 2, 3 Jahren fange ich schon an. Was bedeutet das? So mit 2, 2,5 Jahren kann man anfangen, dem Kind Koran wirklich schon beizubringen. So dass sie, wenn sie 3 sind, schon die letzten Schutz hören können. Dass sie, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ فَلَقْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِنَّا أَعْتَيْنَا vielleicht auch إِذَا جَاءَ, so die einfachen Suren von hinten auswendig können. Und sie können das einfach. Wie mache ich das? Wie habe ich das gemacht? Und wie könnt ihr das inshallah ta'ala für euch nutzen? Das geht folgendermaßen. Ihr setzt euch einfach neben euer Kind, wenn es spielt. Wenn es das erste Kind ist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man erst ein bisschen reinkommen. Wenn man schon ältere Kinder haben, die auch schon Koran lernen und die man abfragt, dann ist das viel einfacher. Weil das jüngere Kind hört natürlich den Älteren zu und möchte auch natürlich mitmachen. Deswegen, man setzt sich erstmal zum Kind hinzu, inshallah ta'ala, und fängt an, sagen wir mal mit Qul huwallahu ahad. Ich habe immer mit Qul huwallahu ahad angefangen, weil das sehr einfach war, diese Sure. Und habe diese Sure dann öfters rezitiert. Also habe angefangen, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Und dabei habe ich auch öfters die einzelnen Verse wiederholt. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. So oft. Und das habe ich 2, 3 Tage lang gemacht, bis ich gemerkt habe, das Kind fängt an, selber die Sure irgendwie zu rezitieren. Also kindisch halt, wie Kinder das eben machen. Wenn das der Fall ist, nach 2, 3 Tagen, dann habe ich bestimmte Teile davon weggelassen. Das heißt, ich habe gesagt, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, 2, 3 Mal. Und dann habe ich Qul huwallahu gesagt. Und meistens hat dann das Kind das vervollständigt. Und das habe ich dann immer wieder wiederholt, bis ich gemerkt habe, das Kind weiß, dass der letzte Teil, also dieses Ahad, zu diesem Vers gehört. Dann habe ich das mit dem zweiten Vers, mit dem dritten Vers, mit dem vierten Vers und so weiter gemacht. Bis ich gemerkt habe, das Kind kennt die Reihenfolge und weiß, dass da Ahad kommt, da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu und so weiter. Er weiß, das heißt, ich habe immer vom Ende der Verse den letzten Teil weggelassen, das letzte Wort. Ja, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Und immer diese letzten Wörter habe ich dann weggelassen, die dann das Kind das vervollständigt hat. Wenn ich das ein paar Wochen gemacht habe, die erste Sure dauert immer ein bisschen länger, habe ich dann angefangen, an vorderen oder mittleren Teile wegzulassen. Dass ich gesagt habe, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ. Dann habe ich überlegt, getan und das Kind hat vervollständigt. Und so ging es dann weiter. Lam, Yelit hat das Kind gesagt. Walam, Yu, Let hat wieder das Kind gesagt. Immer so ein bisschen Teile weglassen, überlegt und immer mit dem Kind. Man kann natürlich auch dem Kind das vorbereiten und sagen, komm, wir lesen jetzt ein bisschen zusammen Koran. Guck mal, ob ich das richtig lese oder kannst du mir helfen dabei oder lass uns zusammen lesen. Es gibt viele Möglichkeiten. Das Gute daran ist, wenn das Kind das dann wirklich geschafft hat, mal die erste Sure auswendig zu lernen, dann tut dieses Kind auf jeden Fall belohnen mit einer großen Sache. Und die erste Sure ist eine gewaltige Sache. Dann hört man, da lernt man sehr viel. Das heißt, das Kind lernt vom Hören, vom reinen Hören und vom reinen Aufsagen. Das lernt sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Besonders in den ersten 6 bis 8 Jahren. Besonders in den ersten 6 bis 8 Jahren lernt das Kind sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Und da kann man dann sieht man Kinder, die schon die ersten 3 Juz von hinten, also die ersten 60 Seiten von hinten auswendig lernen können. Subhanallah. Ganz, ganz einfach nur vom Hören. Subhanallah. Und so kann man dann weitergehen. Ich habe zum Beispiel, habe dazu geneigt, ich habe mir so eine kleine Box gebaut. Habe darin so diese kleinen weißen, grünen Teile, was man bei Paketen findet, reingetan. Und da zwischendrin kleine, bei Jungs jetzt Autos, bei Mädchen so Mädchensachen eben, oder je nachdem, wer was mögen möchte, Mädchen können auch mit Jungs Sachen spielen, das ist ja kein Problem. Und hab dann, wenn das Kind dann die Sure auswendig gelernt hat, habe ich ihn da reingreifen lassen und eine Überraschung sozusagen rausziehen lassen für ihn. Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl für das Kind und gab auch Motivation. Und natürlich immer diese Freude, das Freude von den Eltern, Freude von Mama und Papa, dass das Kind das geschafft hat und dass ihr stolz auf sie seid. Das ist ganz, ganz wichtig allgemein für das Kind. Das ist inshallah ta'ala ein Tipp von mir gewesen, wie man den Kindern Koran beibringen möchte, wie man dem Kind Koran beibringen kann. Und inshallah ta'ala werden noch viele, viele weitere Tipps von mir folgen bezüglich Kindererziehung, Familie, Ehe-Tipps. Abonniert dazu einfach meinen Kanal, inshallah ta'ala. Es wird auch neben Tipps eine ganze Reihe über Familie, Ehe und Kindererziehung und all diese Sachen folgen. Bi'idhnillahi ta'ala, solange Allah subhanahu wa ta'ala mir das Vermögen und das Leben dazu gibt. Deswegen abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr selber noch Tipps habt, wie ihr Koran euren Kindern beibringt oder welche Idee auch gut war, kommentiert das inshallah ta'ala unten. Ich werde das auf jeden Fall aufnehmen. Und falls ihr auch andere Tipps und Ideen habt, über die ich sprechen könnte, bezüglich Kinder und Ehe, Familie, dann könnt ihr das inshallah ta'ala auch kommentieren. Ich bedanke mich. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.